Ich wohne im First Motor Inn. Kennst du das? Das Modell am Santa Monica Boulevard? Genau, Zimmer 104. Du reichst es direkt vom Parkplatz aus über die Treppe. Also dann in einer halben Stunde. Malibu. Nach dem Roman von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Niederländer sind doch wirklich unverbesserlich. Da ist man endlich in einem Land, in dem man nun wirklich nicht Rad zu fahren braucht. Und was tun Sie? Kann ich's hier? Klar. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? 18 Jahre, Job. Ich bin immer wieder gerne in L.A. Wenn ich nicht in Israel leben würde, wäre ich hierher gegangen. Du hast eine gute Wahl getroffen. Musst dich nicht mit unseren Sorgen herumschlagen. Dafür mit anderen. Vergiss nicht, was sich gerade in Florida abgespielt hat. Für wen hast du gestimmt? Gore. Und Bush wird für uns genauso gut sein wie Gore. Uns? Für dich und mich, für die Juden. Ich gehöre nirgendwo dazu. Für Juden und Antisemiten bleibst du ein Jude. Du hast dich verändert. Ich weiß. Du arbeitest jetzt für den Staat? Ich mache das eine oder andere fürs Verteidigungsministerium. Und du? Ich schreibe Drehbücher fürs Fernsehen. Kein leichtes Gewerbe. Hast du Zeit, für uns eins zu schreiben? Hier stimmt was nicht. Das israelische Verteidigungsministerium braucht doch keinen niederländischen Drehbuchautor in L.A. Ich habe Terminprobleme. Ich weiß nicht, ob ich noch was Neues übernehmen kann. Der Golem von Gustav Meyrink. Erinnerst du dich? Außerdem... Wir haben es zur gleichen Zeit gelesen. Philipp ist kein Beamter. Ich erinnere mich. Könntest du ein Drehbuch daraus machen? Geht's um Geldwäsche. Überleg's dir. Braucht einen Strohmann. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Zwei Straßen weiter ist ein Diner. Kommst du mit? Die Verkettung der Umstände am 22. Dezember 2000. Notizen von Gott für Mr. Koopmann. Umstand 1. Wer vor 300 Millionen Jahren vom Weltraum aus auf den Erdball geblickt hätte, hätte ein völlig anderes Bild von der Erdoberfläche gesehen, als das, das uns von Karten und Satellitenaufnahmen her vertraut ist. Es gab keine Kontinente. Bevor sie entstanden, war die Erde von einem gigantischen Ozean mit einem einzigen Riesenkontinent, Pangäa, bedeckt. Keiner weiß genau, wie er aussah. Aber vermutlich hatte er leichte Ähnlichkeit mit einem Embryo, wobei Asien den Kopf bildete, Amerika den Rücken, Afrika den Bauch, Australien und die Antarktis die Beinchen. Der niederländische Kartograf Abraham Ortelius, ein Landsmann von Ihnen, Mr. Koopmann, war im 16. Jahrhundert einer der ersten, die bemerkten, dass die Form der Ostküste Amerikas gut zur Westküste Afrikas und Europas passte. Er nahm an, dass sich Amerika infolge von Erdbeben und Überschwemmungen abgelöst hatte und weggedriftet war, fand mit diesen Überlegungen aber wenig Anklang. Eine wissenschaftliche Basis erhielt die Theorie von den Kontinentalverschiebungen erst 1912 mit der Veröffentlichung von zwei Artikeln des deutschen Meteorologen Alfred Wegener. Das Folgende ist mit ziemlicher Sicherheit der Grund für die Kontinentaldrift. Die Erde besteht aus tektonischen Platten, die sich lose bewegen. Auf dem Boden der Ozeane befinden sich Gebirgsketten, die sich wie Nähte eines Fußballs über die gesamte Erde ziehen. Hier wird entlang von Spalten Gesteinsmaterial aus dem Erdboden hochgedrückt, wodurch die Platten verschoben werden oder auch zusammengestoßen. Das nennt man dann Erdbeben. Ich weiß, es sieht nicht vertrauenerweckend aus, aber die Sandwiches sind erstklassig. Wie alt ist deine Tochter? Sie wird heute 17. Genauso alt wie meine Älteste. Ist sie gut in der Schule? In Mathe ist sie ein Ass. Hast du noch Kontakt mit Ellen? Wenig. Wir telefonieren von Zeit zu Zeit. Woher weiß er von Ellen? Woher weiß er, dass wir getrennt leben? In Israel müssen die Kinder mit 18 zur Armee. Rachel ist nächstes Jahr dran. Auf der Beerdigung seines Vaters war ich ohne Ellen. Er kann nichts von ihr wissen. Und auch nicht von Miriam. Nie daran gedacht, in die Niederlande zurückzugehen? Ich habe in Israel mein Zuhause gefunden. Es ist der einzige Ort, wo Juden Herr über ihr Schicksal sind. Das sagst du jetzt auch noch, wo die zweite Intifada die besetzten Gebiete auf den Kopf stellt? Die Intifada ist nicht das Problem. Er hat Erkundigungen eingezogen. Warum? Wenn wir wollten, könnten wir die Palästinenser zerbrechen wie Streichhölzer. Wenn sie uns wirklich reizen, fegen wir sie weg und spülen sie im Klo der Geschichte runter. Er spielt ein Spielchen mit mir. Warum? Wir tun's aber nicht. Wie lange kann das noch so weitergehen? Bis wir genug haben. Oder Sie. Philipp, ich muss gehen. War nett, dich wiederzusehen. Job, bleib. War nett, aber wir sind einander fremd geworden. Du kannst mir vertrauen, Job. Ich bin der Junge, mit dem du früher an der Schulbank gesessen hast. Ich brauche deine Hilfe. Wir zahlen dafür. Genug, um ein paar Jahre davon leben zu können. Ich musste in deiner Vergangenheit graben, in deinem jetzigen Leben. Wir haben es einfach gemacht, weil es die Sache wert ist. Welche Sache? Die Zukunft Israels. Du brauchst mich für die Zukunft Israels? Ja, deswegen bin ich hier. Deswegen habe ich alles über dich zusammengetragen, was es zusammenzutragen gibt. Philipp von Kölner, mein Schulfreund, ist Geheimagent. Du arbeitest für die Mossad? Ich arbeite für das Verteidigungsministerium. Bereite eine Operation vor. Wir haben einen möglichen Terroristen identifiziert. Warum muss das mir passieren? Wir brauchen jemanden, der Niederländisch spricht, in Los Angeles wohnt und dem wir blind vertrauen können. Warum mir? Ich brauche Ruhe, geordnete Verhältnisse, um arbeiten zu können. Fein, dass du dabei an mich gedacht hast. Ich brauche Sicherheit, Geborgenheit für Miriam. Und ich brauche Geld. Um was geht es genau? Um Oma von Lieshout, ein Niederländer marokkanischer Abstammung. Er unterhält Kontakte mit einem Iraker, einem der Top-Leute von Saddam Hussein. Ich erzähle seine Geschichte. Entschuldige, ich stell's gleich ab. Na, nimm nur, vielleicht ist es ja ein Job. Es ist Miriam. Hi, Schatz. Hier, Dr. Hemmings, Cedars-Sinai Medical Center. Spreche ich mit Mr. Koopman? Ja. Mit dem sprechen Sie. Mein Display zeigt, dass meine Tochter anruft. Telefonieren Sie mit Ihrem Handy? Sind Sie der Vater von Miriam Helen Koopman? Ja. Wieso fragen Sie? Ich bin leitender Arzt der Notaufnahme hier im Krankenhaus. Ihre Tochter ist vor einer halben Stunde eingeliefert worden. Sie liegt jetzt auf der Intensivstation. Wovon reden Sie? Meine Tochter ist in Malibu. Ein Irrtum ist leider ausgeschlossen. Ihre Tochter ist hier. Können Sie bitte sofort kommen? Und warum? Weil es sehr schlecht steht um Ihre Tochter. Was heißt sehr schlecht? Wir wissen nicht, ob sie die Nacht übersteht. Hören Sie, meine Tochter ist in Malibu zum Lunch mit ihren Freundinnen. Sie feiert heute ihren Geburtstag. Ich werde sie gleich auf ihrem Handy anrufen. Ich rufe vom Handy ihrer Tochter an. Sie waren unter Dad gespeichert. Ich bedauere sehr, was ihrer Tochter passiert ist. Was ist denn passiert? Ein Verkehrsunfall. Wo? Pacific Coast Highway. Kommen Sie. Und woher soll ich wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Jeder x-beliebige Irre kann meine Nummer anrufen. Hier, Philipp, kannst du mit ihm reden? Vielleicht hört er ja auf dich. Hi, Dad. Morgen, Miriam. Herzlichen Glückwunsch. Machst du gerade einen Cappuccino? Espresso. Wieder Kopfschmerzen? Weißt du was, Dad? Heute habe ich Lust auf einen Cappuccino. Kein Joghurt? Auch. Aber auch einen Cappuccino. Es wird Zeit, dass ich mich wie eine koffeinsüchtige Erwachsene benehme. Ab heute beginnt der Verfall. Verfall gibt's nicht. Du wirst immer so bleiben, wie du jetzt bist. Abgesehen davon, dass ich in 10 Jahren mit Falten im Gesicht und Hängebusen bis auf die Knie aufwache. Ich bin froh, dass du so positiv darüber denkst. Dad, du hast doch wohl nicht... Mach erst mal auf. Nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Nie mehr werde ich dich in hohem Bogen in die Wanne setzen dürfen. Nie mehr erleben, wie dein mulliger Po sich ins warme Wasser niederlässt. Wow, Dad! Du bist jetzt eine Frau. Der Terminkalender von Kate Spade. Danke, du bist ein Schatz. Der war aber teuer, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Wirklich nicht? Klar wollte ich einen Terminkalender aus Leder. Aber den hättest du auch ruhig bei Staples kaufen können. Da gibt's auch schöne, ehrlich. Na, dann gib mal wieder her. Zu spät. Cool. Dad, entschuldige, aber sag nie cool. Einer, der über 25 ist, darf nie, aber auch nie cool sagen. Und warum nicht? Weil er nicht weiß, was cool ist, aber er denkt, es sei cool, cool zu sagen. Und das, Dad, ist really uncool. Schreibe ich mir hinter meine grünen Ohren. Du weißt, dass ich nachher weg bin. Wann bist du zurück? Keine Ahnung. Vielleicht gehen wir Mittagessen. Und du fährst nicht mit Caroline? Nein. Ansonsten kannst du fahren, mit wem du willst. Aber auf keinen Fall mit einer 17-Jährigen im Porsche. Sie fährt ganz sicher. Nein. In Ordnung. Wenn das Mom ist, sag ihr, sie soll in 5 Minuten nochmal anrufen. Ich muss ganz dringend. Ja? Herzlichen Glückwunsch, Jo. Dir auch. Hast du ihr schon dein Ständchen gebracht? Damit mache ich ihr keine Freude mehr. Sie ist zu hart zu dir. Alles in Ordnung bei euch? Alles bestens. Und bei dir? Läuft gut hier in den Niederlanden, dank dieser steuerlichen Förderung. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es läuft gut. Und deine Arbeit? Läuft auch gut. Bist du auf dem Bahnhof? Heathrow. Ich fliege gleich weiter nach Kapstadt. Ein paar Werbespots und anschließend eine Woche Urlaub. Der Ärmste. Gibst du mir mal kurz die Gnädigste? Sie ist gerade im Bad. Kannst du gleich nochmal anrufen? Ach, in exakt 8 Minuten. Okay, Jo, macht euch einen schönen Tag. Ja, aber immer. Genieß deinen Urlaub, Ellen. Und ob? Küsschen. Küsschen. Jo, das ist Dr. Hemmings. Mr. Koopman. Wo ist die Doktor? Wir machen noch ein paar Tests. Kommen Sie kurz mit mir? Ich warte hier auf dich. Nein, komm mit. Das geht doch, Doktor, oder? Können Sie Wert darauf legen? Ja. Hier. Das ist das Röntgenbild Ihrer Tochter. Sie saß hinten auf einem Motorrad. Das Motorrad ist weggerutscht. Ihre Tochter wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei ist sie unter ein entgegenkommendes Fahrzeug geraten. Sie irren sich. Miriam kennt niemanden mit einem Motorrad. Das ist eine Verwechslung. Ich verstehe nur zu gut, dass Sie sich an jeden Strohhalm klammern, Mr. Koopman, aber der Motorradfahrer hat den Namen Ihrer Tochter angegeben. Das hier sind Bilder vom Rückgrat Ihrer Tochter. Und von Ihrem Halswirbel hier der Schädel. Ich will Sie sehen. Wir gehen gleich zu Ihnen. Ich möchte Ihnen zuerst erklären, wie Ihr Zustand aussieht. Wenn er will. Das Rückenmark ist schwer beschädigt. Klarer Fall von Verwechslung. Unwiderruflich. Ich weiß nicht, von wem diese Bilder stammen. Falls sie je wieder zu sich kommen sollte. Ich weiß nur. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider gleich null. Von Miriam sind sie nicht. Wird sie nie mehr laufen können. Das ist sie. Wetten. Ja? Mr. Koopman? Hier ist Caroline. Caroline, gut, dass du anrufst. Gibst du mir kurz Miriam? Sie hat ihr Handy verloren. Ich habe schon ein paar Mal versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ran. Sie ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde zu spät. Sie ist doch bei euch. Ist sie denn nicht mit dir gefahren? Sie ist nicht hier und sie ist nicht mit mir gefahren. Mit wem dann? Mit Gott. Mit Gott? Hör auf mit diesem Unsinn, Caroline. Mein Tag war hart und... Gott, der Mann von Gott, Jim. Das Fitnesscenter. Ja, alle nennen ihn Gott. Von Godzilla, weil er so groß ist. Im Fitnesscenter? Was hatte sie da verloren? Wir hatten doch heute Morgen nur 1 Stunde Schule. Letzter Tag vor den Weihnachtsferien. Und da sind wir noch ins Fitnesscenter und dann wollten wir hierher. Gott musste auch nach Malibu. Und er hat eine tolle Harley. Er wollte sie hierher bringen. Joop. Mr. Koopman? Hallo? Mr. Koopman? Und die Wahrscheinlichkeit ist leider gleich null. Das ist Dr. Hemmings. Leider gleich null. Dr. Benjamin Pollock. Leider gleich null. Hast du verstanden, was Dr. Pollock dir gesagt hat? Das Herz ihrer Tochter ist in einem einwandfreien Zustand. Leider gleich null. Es kann Leben schaffen. Leider gleich null. Leben schaffen. Gott. Hank. Gott. Nein, er gehört nicht zu Miriams Team. Gott, von Gott's Gym. Lass es zur Zeit, Mr. Koopman. Fragen Sie sich, was Ihre Tochter gewollt hätte. Miriam. Hallo, ich bin im Ausland und kann es nach dem 7. Januar zurückrufen. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und einen schönen... Wieso auf dem Sofa im Wohnzimmer? Ja, ja. Ich komme jetzt schon. Mr. Koopman? Ja. Wir haben Anrufe von der Schule Ihrer Tochter erhalten. Zunächst einmal unser Beileid. Tragisch, was da passiert ist. Wir wollten nur mal nachsehen, ob alles okay ist. Können wir irgendetwas für Sie tun? Ich komme schon zurecht. Es wäre schön, wenn Sie wieder erreichbar wären. Telefon macht eine Menge aus. Können wir irgendjemanden für Sie verständigen? Nein, vielen Dank. Haben Sie Angehörige in der Stadt? Nein. Freunde? Freunde, ja, natürlich. Wir haben auch einen Anruf vom Cedars-Sinai erhalten. Ob Sie sich mit denen in Verbindung setzen könnten? Ja, mache ich. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass es Hilfe für Angehörige von Unfallopfern gibt. Wir haben da was für Sie mitgebracht. Lesen Sie sich's mal durch. Mache ich. Da ist noch etwas. Einer Ihrer Nachbarn hat uns erzählt, dass schon seit einigen Tagen jemand in seinem Wagen vor Ihrem Haus steht. Ein großer Afroamerikaner, um die 30, sehr kräftig gebaut. Heute ist er nicht da. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Sie sind also nicht belästigt worden? Nein. Wir haben sein Kennzeichen überprüft. Es handelt sich um den Mann, der an dem Unfall beteiligt war. Hat er einen Grund, Sie zu bedrohen? Nein. Sind Sie ihm schon mal begegnet? Ich war mal eine Stunde in seinem Fitnesscenter, God's Gym. Wir können durch einen Richter verfügen lassen, dass er sich nicht mehr in dieser Straße aufhalten darf. Er stört mich nicht. Nochmals unser aufrichtiges Beileid, Mr. Koopman. Es muss sehr schwer für Sie sein. Ich werde die Broschüre lesen. Die Verkettung der Umstände am 22. Dezember 2000. Notizen von Gott für Mr. Koopman. Umstand 2. Der große Grabenbruch, der sich in Kalifornien durch die Erdkruste zieht, heißt San Andreas-Verwerfung. Er markiert genau die Grenze, entlang der die pazifische und die nordamerikanische Platte gegeneinander drücken. Die dabei wirksamen Kräfte können im Laufe von Jahrhunderten zunehmen und schließlich in einem verheerenden Ausbruch frei werden. Das war auch beim Erdbeben vom 17. Januar 1994 der Fall, das frühmorgens um 4.30 Uhr den Vorort Northridge im Nordwesten von Los Angeles traf. Es hatte eine Stärke von 6,7 auf der Richterskala, kostete 60 Menschen das Leben, forderte 9.000 Verletzte und richtete einen Schaden von $30 Milliarden an. Es dauerte nur 15 Sekunden. Was willst du? Sie muss beerdigt werden. Es geht dich nichts an. Hau ab von meinem Grundstück! Ihr zuliebe. Sie liegt jetzt in der Leichenhalle am Beverly. Ich habe sie dorthin bringen lassen. Aus dem Cedars musste sie weg. Von Ihnen kam ja keine Reaktion. Das steht dir nicht zu! Hau ab! Worauf wartest du? Soll ich die Polizei rufen? So geht das nicht, Sir. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Bestattung. Miriam muss ein Grab bekommen. Ich mische mich ja in gar nichts ein, aber Sie, Sir, Sie gehen ja nicht ans Telefon. Sie holen keine Post aus Ihrem Briefkasten. Ich musste was tun. Sie hat ein Recht darauf. Sie hat immer noch Rechte, Mr. Koopman. Ich habe gestern meinen Laden verkauft. Ich möchte Miriam ein Denkmal setzen lassen. Einen griechischen Säulentempel mit einer Statue, Mr. Koopman. Etwas, das ewig steht. Ich bezahle alles, Sir. Geld spielt keine Rolle. Darf ich Sie nachher anrufen? Sir, nehmen Sie dann ab? Es muss was unternommen werden. Es ist eine Woche her, Sir. Niemand darf länger als eine Woche so behandelt werden. Hör zu, Errol Washington, Godzilla, Gott oder wie immer man dich nennt. Ich will keinen griechischen Säulentempel mit einer Statue. Du bist schuld am Tod meines Kindes. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich weiß nicht, wieso ich überhaupt mit dir rede. Ich verstehe, Sir. Ich werde das respektieren. Ich möchte nur noch sagen, mein Leben gehört Ihnen. Was? Ich habe Leben genommen, ich möchte Leben geben. Mein Leben. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ich kann für Sie arbeiten. Ich kann Ihnen Gesellschaft leisten, Sie beschützen. Mit Ihnen Schach spielen. Für Sie kochen, Ihre Wäsche waschen. Machen Sie bitte Gebrauch von mir. Du bist verrückt, Godzilla. Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, was ich da sage. Und ich weiß, was ich tue. Das weißt du eben nicht. Was? Hättest du letzte Woche meine Tochter nicht auf dem Rücksitz deiner Harley mitgenommen? Sie haben recht, Sir. Caroline, hier spricht Job Koopman. Mr. Koopman, ich bin froh, dass Sie anrufen. Die Schule möchte eine Gedenkstunde organisieren. Wir sind alle total fertig. Wir haben nichts von einer Beerdigung mitbekommen. Sie ist doch noch nicht beerdigt. Deswegen rufe ich an, Caroline. Ich weiß nicht genau, wie... Hat sie mal mit dir darüber gesprochen? Über Beisetzungen? Ja. Also? Also? Vor ein paar Wochen, da hatten wir im Unterricht, da haben wir über so Sachen gesprochen. Und da hat sie gesagt, sie wäre fürs Verbrennen. Fand sie besser, als im Sarg begraben zu werden. Aber das war eher so im Allgemeinen gesagt. Gut. Mr. Koopman? Ja? Können wir irgendwo von ihr Abschied nehmen? Du möchtest sie sehen? Sie war meine beste Freundin. Juden tun das nicht, Caroline. Wenn jemand gestorben ist, nimmt man nicht Abschied von seinem Körper. Das weiß ich, aber... Danke, Caroline. Ich werde sehen, was ich tun kann. Errol Washington? Wo liegt sie? In einem Bestattungsunternehmen am Beverly, Mr. Koopman. Della Rosa, Italiener. Können die sie einäschern lassen? Della Rosa kann das arrangieren. Eine Freundin möchte sie noch kurz sehen. Ich gebe dir ihre Nummer. Und Sie, Sir? Ich möchte nicht. Lassen Sie die Urne beisetzen oder möchten Sie sie bei sich zu Hause haben? Ich möchte Ihre Asche ausstreuen. So schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob man das in der Stadt so ohne weiteres darf, Sir. Auf dem Meer, bei Catalina. Sie brauchen also ein Boot? Ja. Ich kümmere mich drum. Danke. Umstand 3. Im Herbst 1945 baute Leonard S. Schoen in Richfield, Washington, im Stall des landwirtschaftlichen Familienbetriebs seiner Frau Anna Mary Carty eigenhändig seinen ersten Anhänger. Mit Ersparnissen in Höhe von $5,000 gedachte er, seine Vision von einem Do-it-yourself- und One-Way-Umzugsservice zu verwirklichen. Knallorange lackierte Schoen den Trailer. Innerhalb von 4 Jahren konnte man so einen Trailer in jeder x-beliebigen amerikanischen Stadt mieten und anderswo wieder abgeben. Auf jedem stand in großen Buchstaben U-Haul Company Rental Trailers, $2 per day. Heute bekommt man einen solchen U-Haul Trailer oder Truck bei mehr als 15.000 unabhängigen Händlern und nahezu 400 firmeneigenen Verleihen. U-Haul ist der größte Vermieter von Umzugstransportern in Amerika. Seine Trucks gehören in den USA zum Straßenbild. In den 70er Jahren war der Ford F-350 das berühmte Arbeitspferd von U-Haul. Hinter einer eckigen Schnauze hatte der F-350 eine separate Fahrerkabine, in der drei Erwachsene Platz finden. Der Laderaum besitzt ein enormes Fassungsvermögen. Gut und gerne 60 Kubikmeter Hausrat lassen sich darin befördern. Ausreichend für die Besitztümer einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern. Es war ein Unfall. Ein Lieferwagen hat Öl auf der Straße verloren. Der Fahrer hat nichts bemerkt. Sie saß bei jemandem auf dem Motorrad. Sie sind auf dem Öl weggerutscht. Auf einem Motorrad? Und über die Straße geschlittert. Dabei ist sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst worden. Warum hast du sie auf ein Motorrad gelassen? Hab ich nicht! Ich wusste nichts davon! So was hast du aber zu wissen! Warum hast du sie ohne Helm fahren lassen? Sie hatte einen auf. Er hat sie nicht schützen können. Niemand hat Schuld. Normalerweise habe ich Vorahnungen. Diesmal nicht. Wir hatten es so schön. Ich wusste von nichts. Wann genau ist sie gestorben? Am 23. Morgens um 3:30. Warst du dabei? Ja. Hatte sie Schmerzen? Nein. Sie war sofort bewusstlos. Ist sie schon beerdigt? Ich habe sie einäschern lassen. Es ist gut. Sie ist jetzt weg, nicht? Sie ist weg, Ellen. Sag, dass das nicht wahr ist, Job. Du willst mich doch nur bestrafen. Sie ist nicht mehr da. Ich habe doch bloß meinen Anrufbeantworter abgehört. Hätte ich das bloß nicht getan, dann wäre das alles nicht wahr. Ich wusste nicht, wie ich dich erreichen sollte. Das war ja auch meine Absicht. Wir waren so glücklich und jetzt das. Was machst du da oben? Komm runter! Rühr ja nichts an. Du lässt die Pfoten von ihren Sachen, verstanden? Sir, ich würde gar nichts anrühren. Komm runter! Nur wenn Sie mich holen. Hör auf mit den Spielchen. Ich will, dass du runterkommst. Ich komme, wenn Sie beweisen, dass Sie sich hertrauen. Das ist mein Haus. Hier bestimme ich, wohin ich mich traue. Wir wissen beide, warum Sie unten schlafen. Warum Sie sich seit Tagen nichts Sauberes anziehen. Sie können ruhig raufkommen. Das Zimmer ist leer, Sir. Sehr leer. Ich soll rauf? Ja. Sie sollten sich endlich was Vernünftiges anziehen. Aus Achtung vor ihr. Warum tust du das alles, Errol? Godzilla! Wie soll ich dich eigentlich nennen? Die meisten nennen mich Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Soll ich aufmachen, Sir? Das kann ich schon noch selbst. Du bist wieder in L.A.? Komm rein.